Dann herzlich willkommen zum neuen Filmexe-Podcast. Hier hört ihr den Tim und auf der anderen Seite der Leitung hört ihr den... Den John. Guten Morgen oder Abend oder wann auch immer ihr das hört. Das ist richtig. Wir haben uns hier wieder eingefunden, um diesmal unseren zweiten Teil aufzunehmen, was Soundtracks, OSTs, wie auch immer man sie nennt, angeht. Ich hoffe, den letzten Teil habt ihr genossen. Dieses Mal, wie im letzten Podcast schon angekündigt, werden wir ein wenig mehr über die Podcasts reden, die nicht aus orchestralen Stücken bestehen, die explizit für den Film komponiert wurden. Genau, sondern, die Soundtracks meinte. Genau. Sondern wir werden über quasi Compilations reden aus Stücken, die ausgewählt wurden in Filmen, wie man es bei Quentin Tarantino kennt zum Beispiel und so weiter. Bevor wir mit diesem Thema aber anfangen, würde ich dich, John, gerne fragen. Ich habe ja letztens, im letzten Podcast, angekündigt gehabt, dass ich dir, nachdem der Podcast zu Ende ist, ganz, ganz viele Soundtracks zuschicken werde, weil du meintest, ich soll das tun. Ja. Und ich habe dir gesagt, sollst du das bitte alles anhören? Und ich dachte, bevor wir jetzt in das Thema nochmal reingehen, vielleicht abschließend, könntest du ja vielleicht einfach nochmal sagen, welche Filmmusiken von denen, die ich dir gegeben habe, du wirklich noch mal sehr, sehr gut fand, die du nicht auf dem Schirm hattest vielleicht. Mhm. Und dann haben wir noch mal so drei kleine Empfehlungen für den Zuhörer. Alles klar, gut. Jetzt kannst du quasi auf die Art und Weise auch testen, ob ich mir wirklich alles angehört habe, was du das mir geschickt hast. Das ist korrekt. Nee, ich meinte ja nur die, wo du wirklich sagst, die waren ganz, ganz großartig. Ja, also, ich habe mir fast alle angehört, die du mir geschickt hast. Ich habe mir die letzten nicht angehört. Und zwar ist das tatsächlich zu den Filmen Rush und Warcraft gewesen. Mhm. Hätte ich wahrscheinlich auch noch gemacht, kann ich an der Stelle sagen. Die anderen habe ich gehört. Und zwar, du hast mir von Star Wars nochmal Sachen geschickt. Und natürlich, die Hauptthemen kenne ich. Und in Star Wars Force One Race Theme ist ja auch das bekannte Thema drin, mehr oder weniger, ne? Wenn auch abgewandelt. Mhm. Fand ich aber, du hast mir da so einen One-Hour-Loop geschickt. Den habe ich auch teilweise manchmal eine halbe Stunde laufen lassen, während ich einen Artikel geschrieben habe oder so. Und den fand ich wirklich sehr stimmungsvoll. Also den höre ich mittlerweile sogar sehr gerne. Als Feedback erstmal zu dem. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Dann hast du mir zwei Sachen von Titanic geschickt. Die waren tatsächlich nicht so meins, dass ich sagen würde, ich höre es mir jetzt direkt danach nochmal an. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich es nicht direkt mit einer Szene in Verbindung bringe. Okay, das kann sein. Das kommt immer dazu. Jurassic Park, gut, kenne ich und ist ein starkes Thema. Ich kann mit dem Film nicht so viel anfangen, also löst es bei mir jetzt nicht so viel aus, aber starke sind natürlich trotzdem. Alan Silvestri, The Mummy, habe ich ehrlich gesagt vergessen, wie das war. Sehr gut. Müsste ich noch mal reinhören. Und Kingdom of Heaven fand ich, glaube ich, auch ziemlich gut. Aber müsste ich wahrscheinlich noch öfter hören, damit es so einen Wiedererkennungswert bei mir gibt. Mhm. Genau. Ja, so viel erstmal dazu. Ich glaube, also, die ich dir noch geschickt hatte, vielleicht hast du sie jetzt vergessen, vielleicht hast du sie dir auch nicht angehört, waren die ganzen Prinzessin Mononoke Chihiro Sachen. Genau. Du hast mir geschickt von Prinzessin Mononoke 1, genau. Mhm. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich es mir angehört habe. Ich glaube, ja. Das habe ich aber auch nicht mehr so richtig im Kopf. Das tut mir leid, dass du mich jetzt darauf angesprochen hast. Da muss ich dann nochmal reinhören. Und vielleicht können wir auch zwischendurch eine Pause machen und ich höre dann nochmal direkt rein und sage dann abschließend nochmal was dazu. Okay. Ja. Gut, aber das können wir ja erstmal soweit jetzt abschließen, ne? Ja. Ist gut. Denn also alle, die sich das nochmal anhören wollen, ihr habt es jetzt gehört, John findet das auch gut, also könnt ihr da ruhig mal reinhören. Ja, ich habe auch in den Beitrag zum letzten Podcast die meisten Themen, die wir besprochen haben, oder eine Auswahl an Themen in den Beitrag reingepackt. Also wer sich die dann auch nicht alle einzeln raussuchen möchte, da gibt es eine Liste zu den ganzen Western, die wir besprochen haben und zu Race-Themen und so weiter, sind die YouTube-Links drin und da könnt ihr auch direkt drauf zugreifen. Ja, super geil, dann habt ihr ja alles, was ihr braucht quasi. Genau. So, jetzt steigen wir ein, was unser heutiges Thema angeht. Und die erste Frage, die ich dir da gleich erstmal vorneweg stellen will, ist, was magst du mehr? Orchestraler Soundtrack oder ein Soundtrack, der aus Songs entstanden ist. Findest du, man kann es über einen Kamm scheren oder kannst du ganz eindeutig für dich sagen, das eine mag ich mehr oder ist es eine Sache, die du nicht unbedingt festsagen kannst? Überhaupt nicht kann ich das festsagen, weil es ja, wie wir letzte Woche auch schon gesagt haben, so eine große Bandbreite da an, wie du gesagt hast, orchestralen Soundtracks gibt oder die, die extra für einen Film geschrieben wurden. Und da gibt es teilweise auch kompletten Müll, der einfach nur die Spannung in die Höhe treiben soll. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen, letzte Woche gesehen im Kino, die Pressevorführung, viel zur Handlung will ich da nicht sagen, zu Jack Reacher, dem neuen. Und ich habe dann irgendwann nach drei Viertel des Films mal gedacht, ich sollte mal darauf achten, ist da eigentlich Musik irgendwo im Hintergrund? Und es war Musik im Hintergrund und könnte man auch irgendwo orchestral zuordnen, aber das war so leer und nichts aussagend. Einfach nur eine Verfolgungsjagd, die mit irgendwelchen, keine Ahnung, sollte einfach nur laut klingen und war so ein Geräuschteppich. Das bringt dann überhaupt nichts. Also das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Ansonsten, naja, die ganz großen Sachen, die wir letztes Mal besprochen haben, die bestechen natürlich dadurch auch, dass sie eine ganz großartige Melodie haben und auch für sich alleine stehen können. Also die Lieder, wie wir es hatten von Ennio Morricone und so weiter, die höre ich mir liebend gerne auch so an, außerhalb des Films. Und bei Soundtracks, wie du gesagt hast, da geht es natürlich ganz stark auseinander, welche Art von Musik da gewählt wird. Und es kann auch sein, es kann auch passieren, dass Musik im Film verwendet wird, die ich mir sonst so nicht anhören würde. Aber noch mehr freue ich mich tatsächlich meistens, wenn ich ein Lied höre, was ich auch schon kenne. Und ich denke, ja, das passt jetzt perfekt dorthin. Und dann wird die Szene auch für mich nochmal um einiges verstärkt. Wenn ich denke, das ist ein krasses Lied, was ich auch sonst gerne höre und ich sage sofort, ah ja, das ist was auch immer von Jefferson Airplane oder so. Und dadurch gewinnt der Film dann für mich tatsächlich viel, ja. Also es ist wirklich gemischt. Okay, alles klar. Um nochmal meine Meinung dazu abzugeben, also ich denke einfach, dass ich ein größerer Fan von orchestralen Soundtracks bin. Einfach aus dem Grund, dass wenn mir jetzt einer sagt, die 10 besten musikalischen Augenblicke in halt Film, ich glaube, ich würde eigentlich nur 10 orchestrale Sachen nennen. Ja, ich so, wahrscheinlich also, auch, ja. Ich würde wirklich mehr zu den orchestralen Dingen tendieren, als zu diesen Song-Compilations. Deswegen bin ich der Meinung, dass ich ein größerer Fan bin von richtiger orchestraler Musik, die für den Film komponiert wurde. Aber das sage ich jetzt einfach mal so frei raus quasi. So, meine nächste Frage, die so ein bisschen darauf aufbaut, ist, bist du der Meinung, in gewissen Szenen ist die Verwendung von Songs mehr angebracht als von orchestraler Musik? Also, dass eine gewisse Sorte von Szenen sich einfach mehr dafür eignen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele Sachen zum Beispiel, natürlich gibt es auch bei den orchestralen Sachen viele Sachen, die rhythmisch sind oder sowas. Aber es gibt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade nochmal beim Durchschauen zum Beispiel in kurze Szenen von Trainspotting reingeschaut. Ja. Und da gibt es einfach Szenen, ob nun in der Bar, da weiß ich jetzt gar nicht, wie die Musik ist, oder wenn sie da 2 Tage lang alle in der Wohnung liegen, halb bewusstlos, da macht sich eine Musik, die daran angepasst ist, und es ist nun mal dann, keine Ahnung, nicht die orchestrale Musik, macht sich einfach viel, viel besser, um diese Stimmung zu verstärken. Also gibt es auf jeden Fall Szenen, wo das besser gemacht ist. Und einen anderen Film, auf den wir vielleicht noch zu sprechen kommen, der mir zum Glück jetzt gerade auch noch eingefallen ist, ist Easy Rider, der ja tatsächlich einen Soundtrack hat, der so eine Palette abgreift, vor allem von Ende 60er Jahre Musik, die da entstanden ist, weil da spielt der Film ja auch und das ist ja auch quasi so das Gefühl, was vermittelt werden soll. Und wenn die da über den Highway fahren und es wirklich nur darum geht, die Stimmung einzufangen und es noch zu verstärken mit der Musik und dann kommt von The Band The Wait, dann passt das wie Faust aufs Auge und da würde kein orchestraler Soundtrack passen. Also auf jeden Fall, ja. Um deine Frage dahingehend zu beantworten. Ja, nee, das finde ich, ist eine sehr gute Einstellung zu der ganzen Sache. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass es gewisse Szenen gibt, wo ein orchestrales Stück ohne quasi eine wirklich menschliche Stimme, die etwas singt dazu, weniger Eindruck gibt. Also ich will jetzt sagen, zum Beispiel bei The Ecstasy of Gold, das ist ja auch eine menschliche Stimme mit drin, ne? Oder? Ja. Genau. Aber ich meine jetzt wirklich, also ich meine jetzt wirklich, ich rede vom gesungenen Wort. Ja, ja, klar. Das hat ja eine gewisse Kraft. Es hat ja einfach eine gewisse audiotechnische Kraft, die da freigesetzt wird, wenn du menschlichen Gesang hörst. So, und ich finde, bei gewissen Szenen trägt es einfach mehr als sowas Orchestrales. Ganz oft, finde ich, ist sowas in emotionalen Situationen zwischen Menschen tatsächlich. Also ich habe auch sehr großartige, ich habe auch großartige Gegenbeispiele, wo es auch anders geht, aber ich kann mich an sehr viele Szenen erinnern, wo man einen großen emotionalen Payoff hat zwischen zwei großen Figuren aus dem Film, und wenn da ein Lied meistens drunter liegt mit einer menschlichen Stimme, dann ist es, finde ich, stärker. Aber das ist nur meine Meinung. So, jetzt, um mal explizit ein paar Sachen zu nennen, würde ich sagen. Gibt es 3 bis 5 Szenen, ja, wenn dir nur 3 einfallen, gut, wenn dir 5 einfallen, noch besser, die dir im Kopf sind, wo Lieder verwendet sind während der Szene und die dir einfach im Kopf geblieben sind, weil du findest, dass es so passend und so gut ist? Ja, eine gute Frage, die habe ich mir gestern und heute auch ab und zu gestellt, weil ich gedacht habe, okay, wir reden über dieses Thema und dann müssten mir auch diese Szenen einfallen. Und habe dann gemerkt, deswegen habe ich dir auch geschrieben, dass mir diese Szenen tatsächlich momentan zumindest komplett entfallen sind. Ich würde wahrscheinlich sofort sagen, okay, ja, genau, passend. Wie ich jetzt eigentlich gerade schon gesagt hatte, Easy Rider ist einfach irgendwie für mich dabei. Wobei ich jetzt da auch wieder nicht eine konkrete Szene sagen kann. Ich weiß zwar, die fahren dort und es kommt von Steppenwolf Musik. Die fahren dort. Die fahren ja 50% des Films, fahren sie rum. Ansonsten, mir sind zwar einige Sachen eingefallen, es ist die Frage, ob das jetzt so dann so Lieblingsszenen sind. Ich schaue nochmal, ob ich mir was dazu aufgeschrieben habe. Nee, aber eigentlich fällt mir nichts ein. Also es gibt so Filme, die sich ja um die Musik drehen, in Anführungszeichen, zumindest teilweise, und die sehr viel Musik drin haben, wo dann auch die Charaktere teilweise Musik singen, zum Beispiel in Oh Brother, Where Are Thou? Von den Coen-Brüdern. Und da gibt es ganz tolle Szenen, allein wenn die da alle gemeinsam ins Mikrofon singen und dem blinden Radiostation Mann dort vormachen, sie wären eine Band von 8 Leuten und singen da eigentlich oder machen das zu 4, glaube ich. Ja. Das ist ganz großartig, oder am Ende auch die Ku Klux Klan-Szenen, ist alles ganz toll. Ansonsten weiß ich noch, dass, glaube ich, der Soundtrack zu Drive, der ist auch schick an einigen Stellen. Da gibt es ja von Kavinsky da dieses Nightcall, das fand ich sehr gut eingesetzt, wenn er da. Alter, das habe ich ja fast komplett vergessen. Das ist ja ein großartiger Einwurf. Wirklich, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt jetzt. Ja, ist mir vorhin eingefallen, wo er dann in seinem Auto sitzt. Und das ist einfach die perfekte Autofahrmusik, finde ich. Ja. Dieses Nightcall von Kavinsky. Und, wobei man aber auch sagen muss, ne, das können wir jetzt natürlich so erwähnen, aber der Soundtrack von Drive ist zu größten Teilen orchestralisch. Ich glaube, das sind 12 bis 13 Tracks. Und da sind vielleicht 3 Songs drin. Also das Nightcall ist drin, das A Real Human Being ist drin und ich glaube, der noch eins. Also ich glaube, der Rest ist tatsächlich, also der Soundtrack von Drive ist ja nicht gerade, ist ja sehr elektronisch, orchestral quasi. Ja. Aber red weiter. Ja, du hast halt jetzt direkt auf Szenen angesprochen, deswegen mir ist da noch eine eingefallen, die fand ich ganz lustig, aber das wäre jetzt auf keinen Fall eine meiner Lieblingsszenen. Und zwar, wirklich einfach Szenen, die dir im Kopf sind, die, wenn du daran denkst, im Kopf kommen. Der letzte Film der Blood and Ice Cream Trilogie, falls der Name was sagt. Wie heißt er denn? Simon Pegg und Du meinst da, wo sie durch 12 Bars gehen. Genau, und dann spielen sie von The Doors Whiskey Bar heißt der Song, glaube ich, auch. Well, show me the way to the next Whiskey Bar. Das fand ich irgendwie stimmungsvoll und hat gut gepasst. Und dann Guardians of the Galaxy, finde ich, hat auch ein Der Film heißt The World's End, oder? World's End heißt der, ja, genau. Ja. Genau. Und dann finde ich Guardians of the Galaxy so einer von den wenigen Marvel-Filmen, wo ich finde, dass sie Musik wirklich gut eingesetzt haben. Beziehungsweise bei den anderen habe ich die Musik jetzt auch gar nicht so im Kopf, aber hier haben sie ja bewusst auf Songs gesetzt, auf starke Songs, auch teilweise aus den 60ern. Und der Hauptcharakter spielt die auch selber ab und dann werden die Szenen auch dementsprechend gestaltet oder inszeniert. Und ganz berühmt geworden ist ja dann nochmal von Hooked on a Feeling. Hooked on a Feeling, genau, von irgendwas mit Sweet oder so. Das ist auch ganz grandios gemacht und ich kann mir auch vorstellen, dass sie das im zweiten Film auch wieder ähnlich handhaben. Ja, natürlich. Werden. Also das werden sie niemals verändern. Das wird in jedem Teil sich jetzt durchziehen, so 100%. Genau. Und ein letztes fällt mir noch ein, wobei ich kann mir vorstellen, dass die Musik für den Film geschrieben wurde direkt. Deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und zwar zu Midnight Cowboy gibt es ein tolles Lied von, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, und will jetzt auch nicht den Film direkt spoilern, aber da bricht ja am Ende mehr oder weniger jemand auf der Straße zusammen, wenn ich mich recht erinnere. Und da ist die Musik dann auch ganz passend gewählt. Ja, erstmal so viel. Okay, alles klar. Ja. Na, das ist zumindest, also wenn es jetzt zu mir kommt, muss ich sagen, Drive hätte ich komplett vergessen. Super gut, dass du es erwähnt hast, weil das ist korrekt, was du alles zu gesagt hast. Guardians of the Galaxy hätte ich lustigerweise auch nicht genannt, aus irgendeinem Grund. Finde ich auch gut, dass du das nochmal rausgehoben hast, weil das haben die da sehr, sehr gut gemacht. Ich muss sagen, dass sehr im Kopf geblieben ist tatsächlich ich habe vergessen, wie der Song heißt, aber in Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. Ach, natürlich, ja. Wenn er ihm das Ohr abschneidet, dann macht er den einen Song an und dann geht er aus dem Bild und du hörst die Schreie und dann kommt er wieder rein mit dem abgeschnittenen Ohr. I don't know what I came here tonight. Genau. I got a feeling that something ain't right. So, genau, der Typ klingt wie Bob Dylan, so von der Stimme ziemlich. Genau. Ich habe dann aber mal nachgeschaut und es ist tatsächlich nicht Bob Dylan gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Den Film hatte ich auch auf dem Schirm, aber ich habe alles so ein bisschen unter Quentin Tarantino, habe ich nochmal so ein bisschen extra verpackt, weil ich dachte, da reden wir vielleicht nochmal gesondert drüber, über die ganzen Filme. Ja. Aber wenn du jetzt Reservoir Dogs schon angesprochen hast, dann... Ja, ich meinte ja wirklich einfach nur okay. Szenen quasi, aber ich bin noch nicht fertig. So. Na dann. Das ist das eine, wo ich mich immer dran erinnere, wenn ich an sowas denke. Dann, aus welchem Grund auch immer, daran erinnere ich mich auch immer zurück. Und zwar hast du Warrior gesehen, den MMA-Film mit Tom Hardy von Gavin O'Connor, dem Regisseur. Ja, habe ich gesehen, ja. Den Stefan und ich als bei uns immer wirklich, also Stefan und ich lieben diesen Film. Also ich glaube, wir geben dem beide eine 9 von 10 und sagen, einer der besten Sportfilme, die wir gesehen haben. Also finde ich ganz, ganz großartig. Und bei dem letzten Kampf, wo dann Tom Hardy gegen seinen Bruder kämpft und Tom Hardy hat sich schon den Arm gebrochen oder keine Ahnung was und dann sagt sein Bruder immer, dass er ihn liebt und so weiter, da läuft ein Lied. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Aber das meinte ich auch vorhin, das hatte ich auch vorhin im Kopf, als ich meinte, in so welchen Situationen bin ich der Meinung, dass so ein richtiger Track eine Menge ausmacht. Die Szene hatte ich immer im Kopf, findet man bestimmt auf YouTube. Also wenn ihr einfach, geht einfach mal auf YouTube, gibt ein Warrior End Fight oder sowas und dann hört ihr das Lied auf jeden Fall, das da läuft. Eine Szene, die ich immer noch unglaublich im Kopf habe, ist aus dann Django Unchained. Wo Freedom läuft. Das ist ein Flashback, wo man sieht, wie Kerry Washington und Jamie Foxx flüchten. Damals, auf der, wo auch immer sie waren. Und währenddessen läuft Freedom. Ich weiß nicht mehr genau, von wem das ist, das Lied, aber da läuft Freedom. Von wem das ist, weiß ich auch nicht. Aber das ist wirklich ein starkes Lied und der gesamte Soundtrack. Na, obwohl, es gibt so 2-3 Sachen, die vielleicht nicht, aber der ist auch sehr stark, der Soundtrack zu Django tatsächlich. Ja, ist er wirklich. Ja. Die Szene habe ich immer noch im Kopf. Dann muss ich sagen, dass Ende von Fight Club, wo sie da stehen, aus dem Fenster gucken und die ganzen Häuser stürzen ein. Ich weiß, ich bin da leider echt schlecht im Namen. Das kann ich nur empfehlen, wieder die Empfehlung einfach mal eingeben bei YouTube Fight Club Ending oder sowas, da kommt das Lied auf jeden Fall. Und dann, was ich wirklich, dann kann ich mich tot hören, das kann ich auf Dauerschleife laufen lassen, ist Hurdy Gurdy Man von, ich weiß nicht, der Song heißt Hurdy Gurdy Man und der läuft bei Zodiac von David Fincher. Zodiac hast du gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Okay. Es geht um diesen Serienkiller in San Francisco und ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Okay. Und ganz am Ende sitzt das eine Opfer da, das vor 20 Jahren oder sowas fast gestorben ist durch ihn und tippt dann auf ein Bild und sagt, ich bin mir sehr sicher, dass das der Mann ist, der damals auf mich geschossen hat. Und dann fängt dieses Lied an, dieses Hurdy Gurdy Man. Werde ich dir gleich danach auch nochmal verlinken. Das ist für immer in meinem Kopf geblieben. Natürlich ist auch von Apocalypse Now, The End von The Doors, ist auch mir im Kopf geblieben, ist klar, weil es auch einfach so eine ikonische Szene ist. Aber fällt mir tatsächlich erst später ein, als dann Hurdy Gurdy Man bei zum Beispiel Zodiac, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann lass uns das jetzt einfach mal von expliziten Szenen nennen. Das einfach mal abhacken hier. Und lass uns jetzt mal über gesamte Filme reden, wo tatsächlich Compilations verwendet werden. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, lass uns da mal mit Tarantino anfangen, weil bis jetzt auf In the Hateful Eight werden ja auch noch Songs verwendet. Ist ja nicht so, als würden da überhaupt keine Songs verwendet werden. Ja. Aber seine gesamte Filmografie, ne, von Reservoir Dogs 92 über Pulp Fiction 94, über Jackie Brown 97, über Kill Bill 2002 und 2003 oder 2003, 2004, dann über Death Proof 2007, Inglourious Basterds 2009, Django 2012 und The Hateful Eight 2015, hat jeder Film von ihm quasi einen zusammengewürfelten Soundtrack aus Songs, die er ja auch selbst ausgewählt hat, immer meiner Meinung nach. Und die finde ich immer wie die Faust aufs Auge passen. Ich finde, er hat dann noch nie irgendwie den falschen Riecher irgendwie bewiesen. Ich finde, das stimmt irgendwie immer. Und ich denke über Reservoir Dogs, ne, mit der Szene, wo das Ohr abgeschnitten wird. Ich glaube, der Track heißt sogar I Got a Feeling. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das und das Intro, also das, ne, wo sie in Zeitlupe laufen, wo Little Green Bag läuft. Little Green Bag, ja, ganz, ganz großartiges Thema. Beginnt mit so einer einfachen Basslinie. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Genau. Das unbedingt mal hören. Ich verlinke es auch. Genau, die beiden Szenen sind die da vor allem im Gedächtnis bleiben, ja. Dann kommen wir automatisch zu Pulp Fiction. Ist dir bei Pulp Fiction ein Lied speziell im Kopf? Ja, und zwar das, was ich habe vergessen, wie Uma Thurmans Charakter in dem Film heißt. Ich meine, sie macht die Musik an, als sie mit wie heißt er? Travolta. Weißt, genau, nach Hause fährt und sie spielt, wie heißt das Lied? You'll be a woman soon oder so. Legt es auf, glaube ich, als Platte. Das fand ich perfekt gewählt für diese Szene und die Stimmung. Das ist grandios. Dann, was gibt es denn noch an Filmmusik? Dann weiß ich noch, okay, wo sie da tanzen in dem... Nein, natürlich. Pulp Fiction, eine der ersten Szenen oder die Eröffnungsszene überhaupt. Wo die beiden da das Café ausrauben. Da läuft doch, wie heißt das? Ich habe den Namen vergessen. Das ist auch ganz, ganz grandios. Und ich meine, wenn ich es jetzt nicht verwechsle, ist es das Lied, was... Nee, doch, ich verwechsle es. Du verwechselst es. Ja, genau. Wie heißt denn das? Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ich höre, was du meinst. Genau, also die beiden sind mir dann sofort im Kopf. Bei mir ist es auch so, ich muss sagen, bei Jackie Brown habe ich nicht mehr viel im Kopf, um ehrlich zu sein. Bei Death Proof geht es mir genauso. Bei Kill Bill Volume 1 und 2 mag ich mehr die ganzen Ennio Morricone-Stücke, die er einfach damit eingebaut hat. Die sind mir da am meisten hängen geblieben. Und ich muss sagen, tatsächlich, dass ich finde, den besten Soundtrack, den Tarantino zusammengebastelt hat, ist tatsächlich Django, meiner Meinung nach. Ich finde, der ist wirklich flawless. Also du kannst diesen Soundtrack durchhören. Also ich zumindest kann den durchhören und es gibt nicht ein Lied, und finde alles eigentlich irgendwie grandios. Ja, Ich finde auch sehr, sehr mutig, was er da gemacht hat, Rap ja auch einzubauen in Django, was erst, obwohl ich ja, was ich im letzten Podcast ja schon meinte, ein riesiger Rap-Fan bin, ich erst mit einem komischen Auge angesehen habe, weil ich dachte, das ist ein Western, spielt 1860, 1870 so, wieso, weshalb, aber naja. Aber es ergibt ja eigentlich total Sinn, so, weil Rap ja nun mal das schwarze Musikgenre ist quasi von Schwarzen erfunden und von zu 99,9% nur von Schwarzen praktiziert. Und deswegen macht es ja total Sinn, wenn Jamie Foxx da lang reitet, das zu verwenden letztendlich. Und das Lied ist auch von Rick Ross verwendet, wurde nämlich 100 Black Coffins. Ist auch, passt auch wie die Faust aufs Auge. Ja. Und aber der ganze Soundtrack da, sei es jetzt Freedom, sei es 100 Black Coffins, sei es das Intro, ist es alles super, passt wie die Faust aufs Auge. Und kann man gar nichts gegen einsetzen, finde ich. Es gibt in Hateful Eight noch My Little Apple Blossom, glaube ich, heißt es. Das ist ein ganz kurzes Liedstück, was verwendet wird, während sie in der Kutsche noch zu der Hütte hinfahren. Das ist aus irgendeinem ganz trashigen 90er-Jahre, ist irgendein ganz trashiger 90er-Jahre-Song, glaube ich. Und passt da aber auch wie die Faust aufs Auge. Also Tarantino kann man, denke ich mal, in Sachen Compilations zusammenstellen nichts vormachen. Der weiß, wie man es richtig macht. Ja, und jetzt hast du einen Film ausgelassen, wo ich aber die Filmmusik auch immer ganz stark fand. Bastards? Und zwar Inglourious Basterds. Naja, natürlich, genau. Und da bedient er sich ja auch, weil er hätte ihn ja so gerne für den Film gewonnen, wie eigentlich wahrscheinlich schon zu vielen Filmen, Ennio Morricone. Ne? Und es gibt auch einzelne Themen da drin, die benutzt er einfach oder beziehungsweise die sind von Morricone mal für andere Filme geschrieben worden. Ja. Und das ist wirklich vielleicht mit einer der Szenen, die ich mir hinterher auch noch 10-mal angeschaut habe und die auch komplett von der Musik getragen werden, aber hier ist es nun mal halt wieder ein Ennio Morricone orchestrales Stück und das ist die Szene, wo Sergeant Donny Donowitz in dem Film auch mit dem Baseballschläger rauskommt. Als Bärenjude, genau, da aus diesem Tunnel rauskommt und man nur die Musik hört und im Hintergrund, wie er mit dem Baseballschläger in diesem Tunnel dagegen die Mauern schlägt und dann raustritt und die Trompeten in dem Stück einsetzen. Das Lied heißt La Resa dei Conti, genau. Findet ihr direkt. Ist aus, ich weiß gar nicht aus welchem Film, oder The Surrender heißt der Track auch. Das ist ganz großartig. Ich muss mir das großartig abgewöhnen. Aber auch da hat er ja wieder neben diesen Sachen zum Beispiel David Bowie eingebracht, ne? Cat People. Oder ich wünschte, ich wäre ein Huhn, oder wie das heißt? Ja, das sehe ich ja auch, aber ich weiß nicht, wann das vorkommen soll. Ich auch nicht, aber das ist ein absoluter Running Gag, wenn man sich das Lied halt da irgendwo auftaucht. Ich muss sagen, ich liebe noch, das ist auch jetzt kein Song, aber am Ende des Films, also wenn die Credits einsetzen, wenn er Christoph Waltz das Hakenkreuz in die Stirn ritzt. Stimmt, ja. Da läuft noch sowas ganz, ganz Geiles. Genau. Das ist auch wieder von Ennio Morricone, ja. Das finde ich auch noch richtig gut. Aber lass uns denn mal hier jetzt Quentin Tarantino ganz kurz abhacken. Haben wir jetzt ja 10 Minuten über alle seine Subjects geredet. Fällt dir jetzt auf den Punkt noch ein anderer Film ein, der so eine Compilation hat, wie es bei Quentin Tarantino beispielsweise ist? Gute Frage. Wir hatten ihn letzte Woche schon angesprochen. Wie heißt er? Inside Llewyn Davis natürlich. Aber gut, der dreht sich ja auch um die Folkmusik. Und die Charaktere, die spielen die auch in der Regel selber. Das heißt, es fällt nochmal ein bisschen raus, könnte man sagen, ne? Ja. Ansonsten, na gut, Easy Rider hatten wir jetzt auch schon. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, momentan keinen im Sinn, zumindest nicht, wo so unterschiedliche Tracks benutzt werden, wie jetzt zum Beispiel bei Tarantino. Also ich habe mir zum Beispiel noch aufgeschrieben, dass Tron Legacy, ich habe den irgendwann mal gesehen, der benutzt ja, glaube ich... Keine Songs. Nee? Nein. Aber das... Was meinst du jetzt? Tron Legacy ist ein kompletter Elektro-Soundtrack halt, aber genau, hat keine Songs. Genau, das, also. Ja, okay, genau. Es ist so Remix von Daft Punk-Sachen und so. Ja. Genau. Guardians of the Galaxy hatten wir auch schon. Ich würde nämlich bitte ganz kurz übernehmen und dann werde ich dir nämlich gleich die Fackel überreichen für eine andere Sache. Ja. Pass auf. Ich würde dann einfach, weil ich ein Rap-Fan bin, 8 Mile schon nochmal erwähnen wollen. Aus dem einfachen Grund, dass der Soundtrack wirklich, wirklich, wirklich verdammt gut ist. Also es ist ja durch und durch ein Rap-Soundtrack quasi, aber der ist auch, der besteht zu fast größten Teilen auch wirklich nur aus Tracks, die für den Film gemacht wurden, aber im Film jetzt nicht von den Akteuren ausgeübt werden. Ja, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Der ist wirklich rein rapmäßig auf einer unglaublich großen Ebene und da gibt sich Legende an Legende, geben sich da die Hände quasi. Und für jeden Rap-Fan, der sich das noch nicht irgendwie gegeben hat, der sollte sich das bitte geben. Mhm. Und jetzt übergebe ich dir die Fackel, weil ich kann es nicht glauben, dass du nicht bis jetzt immer noch nicht auf die Idee gekommen bist. Und ich lasse jetzt einfach mal einen 5 Minuten langen Monolog reden. John, erwähne doch bitte mal, red doch mal über Vinyl. Ja. Ja, stimmt, du hast recht. Ich habe es mir sogar mit aufgeschrieben, hier unter Serien. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin so müde und ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Genau, Serien kann man natürlich auch noch ein ganzes Kapitel aufmachen. Vinyl, natürlich. Haben wir schon überlegt damals, als wir okay, erstmal, warte, erstmal, bevor du jetzt anfängst. Vinyl, erstmal von John und mir eine riesengroße Empfehlung. Bitte guckt es. Ich finde es ganz hohes Niveau. Und jetzt kannst du reden. Okay. Vinyl, ja, wem das nicht sagt, eine HBO-Serie, die letztes Jahr wahrscheinlich produziert wurde, ja. Die lag, beziehungsweise ich glaube, Martin Scorsese und Mick Jagger hatten diese Idee schon ganz lange und wie du gesagt hast, erst hatten sie geplant, einen Film draus zu machen und dann haben sie die Idee ganz lange liegen gelassen über diese Zeit und über das Musikbusiness in den 70er Jahren einen Film zu drehen und nun ist es in Form einer 10-teiligen HBO-Serie auch umgesetzt worden. Unter anderem in der Hauptrolle Bobby Cannavale, glaube ich, heißt er, wenn er so ausgesprochen wird, weiß ich nicht genau. Ja. Der spielt halt einen Musikmanager oder einen Produzenten einer Musik-Record-Firma, ich glaube. Eines Labels, genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Atlantic Records, ist ja wurscht. Genau. Und zeigt halt dieses gesamte Musikbusiness mal nicht aus der Sicht der Künstler, also teilweise schon auch, aber auch aus der Sicht derer, die versuchen, die zu promoten, zu vermarkten. Unter welchen Auswahlkriterien können sie die reinnehmen? Welche Verstrickungen gibt es dort? Der Hauptcharakter ist halt wirklich ein richtiges Porträt der amerikanischen Musikwelt aus dieser Zeit. Also es ist ein richtiges Porträt von dieser Zeit, diese Serie. Genau. Und teilweise gibt es in den Folgen Auftritte von einzelnen Stars oder Größen dieser Zeit, Musikgrößen, die dann aber von einem Schauspieler verkörpert werden, die teilweise nur ein bisschen eingebunden werden in die Handlung, weil sie wollen sie ja nicht komplett imitieren. Also, oder wie kann man sagen, weißt schon, was ich meine, ne? Ja, also es gibt einer, natürlich. Der soll David Bowie quasi sein, das wird dann auch direkt angedeutet. Und es wird auch immer mal wieder so netten Nebensätzen werden, so Giganten irgendwie erwähnt. Ich werde nie eine Szene vergessen, wo sie alle in so einem Konferenzsaal sitzen und sich so Newcomer anhören. Ja. Und dann läuft der ABBA. Ja, genau. Glaube ich, und irgendwie alle sind so irgendwie, oh, was sind das für ein Müll, irgendwelche schwedischen Hampelmänner, kommen wir uns das nicht mehr an. Und jetzt steht er da und sagt so, ja, ich kann da aber Leute hören, die Stadien füllen können. Und also sowas kommt immer mal wieder zurück zu dir. Und allein die Intro-Musik ist ganz fantastisch. Ich habe die auch schon mal in einem Beitrag erwähnt und verlinkt gehabt, mache ich auch wieder. Da sieht man so schön, wie die Nadel über die Platte hüpft, so in extremer Vergrößerung. Und die Musik ist unglaublich kraftvoll, das Intro. Einer der Hauptdarsteller auch ist außerdem noch Mick Jaggers Sohn, ich habe seinen Namen vergessen, der da in einer Punk Rockband in etwa spielt, kann man so sagen. Und ja. so einer der ersten sein soll oder so dargestellt wird, der halt diese andere Art der Musik mal ausprobiert und die noch komplett ungeschliffen sind und abgelehnt werden, beziehungsweise oder sich anpassen sollen, an, damit es vermarktbar ist. Und dieser ganze Prozess wird dargestellt, wie sie damit selber nicht klarkommen und sich davor verantworten müssen. Gleichzeitig ist da ein extrem spannender Thriller drumherum gestrickt, auch um Bobby Cannavale zum Beispiel, mit Geldgeschäften, mit riesigen Verlusten, mit Mord, mit allem eigentlich, ne? Ja. Also, gut, aber jetzt erzählst du ja über die Geschichte. Bleib mal bei der Musik. Ja. Der Soundtrack, der verwendet wird, gute Frage. Also ich habe jetzt auch keine genauen Songs im Kopf, um ehrlich zu sein, aber man muss einfach sagen, dass der gesamte Songteppich in Vinyl unfassbar krass ist. Ja. Also der ist wirklich, sowas Gutes habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Und darüber hinaus auch die Inszenierung von der Musik. Ich glaube, sowas gab es noch nicht, wie im Vinyl. Also zum Beispiel, wo er da ist in diesem Konzert und das Dach bricht zusammen und alles eskaliert. Es dauert 5 Minuten oder sowas, aber es ist einfach nur krass und es lebt von dieser Musik. Und deswegen finde ich, wer auf wirklich Compilation-Albums steht mit Songs, die verwendet werden, die, wo es um die Musikwelt geht, guckt euch Vinyl an. Die Serie wurde leider abgesetzt, weil einfach viel zu teuer, und glaubt uns, wenn ihr die Serie guckt, man erkennt sofort, wieso diese Serie viel zu teuer ist, weil die sieht grandios aus. Die Sets, die gebaut werden, sind der Hammer. Die Kostüme sind der Hammer. Ich glaube, ich habe noch nie eine Serie irgendwie gesehen, die so gut einfach einen ganzen Flair aus einer gewissen Zeit rüberbringt. Und dann noch die ganzen Songs, die da drin sind. Und es ergibt Sinn, wieso diese Serie so unfassbar teuer war. Aber selbst diese eine Staffel ist es wirklich wert, gesehen zu werden. Wirklich. Ja, es ist einfach alles stimmig, wie du gesagt hast. Also man merkt, dass die alles Herzblut reingepackt haben und die gesamte Bandbreite da abgedeckt haben. Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Also Serienhighlight überhaupt, ne? Allein die Pilotfolge dauert, glaube ich, 2 Stunden und 5 Minuten. Also es ist komplett auch, da wird auf alle Regeln komplett irgendwie geschissen. Es ist wirklich egal. Und auf jeden Fall angucken. Und das ist, auf eine gewisse Art und Weise schade, dass es schon fast eine Art Geheimtipp ist, ne? Weil es einfach hier nirgendwo angeboten wird auf irgendwelchen Plattformen. Man findet es leider nicht auf Amazon oder. Wieso soll es auch noch angeboten werden, wenn die Serie eh abgesetzt ist? So, das ist also, ergibt ja für mich sogar Sinn, wieso sie es ja nicht anbieten, weil ist ja nicht zukunftsträchtig. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Aber nee, ist toll, angucken bitte, fertig aus. Ja. So. Jetzt sind wir damit durch, und das hätte ich noch ein ganz kleines Thema, bevor wir zu den Wünschen von Friedel von Grimm kommen, die wir nicht vergessen haben. Wir wollten sie nur ans Ende packen, damit wir da nicht ewig hängen bleiben und das Thema hier nicht beenden können. Gibt es Filme oder bestimmte Szenen, wo du dir Songs gewünscht hättest, aber sie nicht drin sind? Solche Fragen hättest du mir vor Podcast-Aufzeichnung schicken sollen. Nee, das geht auch. Das geht doch. Ständig. Das ist aber so eine umfangreiche Frage. Da müsste ich jetzt mir irgendeinen Film raussuchen, den ich schick finde. Aber selbst daran scheitere ich gerade. Das ist eine Frage, die ich so nicht direkt beantworten kann. Okay, Das tut mir leid. Ist gar kein Problem. Ich dachte mir schon, dass es zu viel ist, aber ich wollte die Frage einfach mal reinwerfen. Mir ist tatsächlich gar nichts eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Aber gut, denn Das ist eine sehr schöne Frage, und das da könnte ich mir auch wirklich mal ein paar Sachen zu aufschreiben und raussuchen, und dann können wir das auch gerne nochmal machen, vielleicht in einem kleinen Extra oder so, dass wir das verknüpfen und vorstellen, die Szene und dazu die Musik. Das ist eine spannende Rubrik. könnte man tatsächlich so als extra Beitrag machen. Aber jetzt wenn, so aus dem Stegreif. Wenn dieser Podcast 100 Upvotes bekommt, dann machen wir das. Okay. Ja. Naja, alles klar. In 5 Jahren dann vielleicht. In 5 Jahren. Dann lass uns jetzt noch mal über die Wünsche von Friedel von Grimm reden. Können wir gerne machen, genau. Sie hat uns ein paar Filme geschickt und ich habe mal ganz kurz, 10 Minuten bevor die Aufnahme gestartet hat, noch mal in ein paar so ein bisschen quer gehört, aber die Zeit war jetzt einfach nicht da. Und deswegen lese ich dir mal die Titel vor und du kannst mir mal sagen, ob du den Film kennst, ob du den Soundtrack dazu direkt auf dem Schirm hast und drittens, ob du dazu dann auch noch was zu sagen hast. Mhm. Also sie hat ein paar Titel genannt. Erster Titel, The Crow. Ja. Gut, sagt dir der Film was? Hast du den Soundtrack dazu parat? Okay, ich habe in den kurz reingeschaut. Das ist ja auch so ein kompletter Soundtrack zusammengestellt. Dann sag mal was dazu. Ich kann nicht viel dazu sagen. Ich sag 7 von 10. Okay, ist gut. Aber das sage ich. Okay, dann ein Film vom Titel her. Ich weiß, ein berühmter Film. Ich habe ihn aber tatsächlich nie gesehen. Lost in Translation. Fällt dir dazu was ein? Also ich habe kurz reingehört in einen Titel und den kann ich auch tatsächlich nur empfehlen. Und der hieß, wie hieß der? Irgendwas mit Kyoto. Und der klingt wirklich schick, also so eine Mischung aus experimentell, elektronisch, aber nicht nur elektronisch. Und wenn der Soundtrack weiterhin so stark ist wie dieser Titel, dann auf jeden Fall reinhören. Mhm. Aber ich werde da nochmal komplett drüber hören und dann nochmal ein paar Perlen aus dem Soundtrack eventuell unten in den Beitrag zu diesem Podcast einfügen. Ich muss sagen, dass ich den Soundtrack von Lost in Translation kenne und den auch schätze, aber ich habe eine unglaubliche Abneigung gegen die Regisseurin von Lost in Translation. Was, wer ist? Na, John? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie ihr richtiger Vorname ist, aber es ist die Tochter von Francis Ford Coppola. Ach, es stimmt, habe ich sogar gesehen. Sophia Coppola, glaube ich, heißt sie. Ja. Und ich kann die nicht leiden. Die ist so eine untalentierte, blöde Kuh. Die ist, die hat schon den kompletten Paten 3 kaputt gemacht. Wieso muss sie denn jetzt auch noch Regie machen? Wirklich. Sie wird eh nie an ihren Vater rankommen. Get over it. Ne? Gut. Okay. Aber Friedel von Grimm, bitte nicht böse sein, ich mag den Soundtrack. Sehr gute Auswahl. Jo. Weiter geht's. Ein Film, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe, aber auch ein bisschen davon inspiriert war, und zwar Trainspotting. Ja. Ist gar nicht so lange her, dass ich einen Film gesehen habe, vielleicht ein halbes Jahr habe ich dann bei endlich mal nachgeholt. Bei mir ist es sehr lange her. Ja, trotzdem hatte ich jetzt auch nicht mehr konkrete Lieder im Kopf, aber ich weiß, dass der Soundtrack wirklich sehr stark ist. Und wie vorhin auch angesprochen, da ist Musik von Lou Reed extrem passend. Es beginnt auch schon, wo sie, glaube ich, am Anfang so wegrennen durch die Straßen. Da ist der Soundtrack perfekt gewählt. Also kann ich komplett nachvollziehen, dass der da drin gelandet ist. Beide Daumen hoch. Guter Soundtrack. Auch wenn ich jetzt die konkreten Titel auch hier alle nicht vor mir habe. Mhm. Du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Okay. Nächster Film. Die Reifeprüfung. Habe jetzt den englischen Titel tatsächlich auch vergessen. Oh mit, Gott. Ja. Also da sind, ich habe den, glaube ich, nie gesehen tatsächlich. Ich weiß aber, dass da einige Titel von Simon Garfunkel drin sind. Ganz berühmt natürlich Mrs. Robinson, was einfach Gott, fällt mir jetzt gerade was ein, okay. So, was irgendwie auch mit dem Film verknüpft ist sofort, also viele denken an den Film, wenn sie das Lied hören und umgekehrt. Also kann ich auch gut nachvollziehen, dass sie den da genannt hat. Ja, möchtest du erstmal sagen, was dir noch eingefallen ist? Watchmen Soundtrack. Okay, habe ich, glaube ich, sogar auch schon mal gehört, abseits vom Film, weil ich den Film immer noch nicht gesehen habe. Also zum einen ist da von Simon Garfunkel drin, Sound of Silence. Denn es hat da das Halleluja-Ding drin, das jeder kennt. Ja, Jeff Buckley. Genau, und dann ist von Bob Dylan The Times They Are Changing. Ah ja, richtig, ja. Naja, und, aber der ganze Soundtrack auch ist wirklich unfassbar gut, passt perfekt in den Film. Hatte ich nicht auf dem Schirm, meine Schuld, aber auf jeden Fall anhören. Okay. Ja. Watchmen. Ja, dann hat sie noch, und das haben wir schon abgearbeitet in Glorious Bastards, Cold Mountain. Ja, nein. Cold Mountain, guter Film, unglaublich erfolgreicher Film, auch von den Auszeichnungen her habe ich oft gesehen, tatsächlich, als ich noch jünger war, aus irgendeinem Grund, obwohl es eigentlich kein Film für einen jungen Menschen ist. Und befinde ihn auch als gut, aber den Soundtrack befinde ich jetzt nicht als herausstechend, um ehrlich zu sein. Okay. Almost Famous. Ich glaube, den habe ich auch nie gesehen. Habe ich auch Den habe ich, nicht glaube ich, auch nochmal nie gesehen. nachgeschaut. Okay, na dann lassen wir ihn weg, bevor wir was Falsches sagen. Und als letzten noch, und den habe ich auch gesehen, und zwar Into the Wild. Ja, den habe ich auch gesehen. Genau, Into the Wild, da erinnere ich mich auch tatsächlich noch ein bisschen dran, beziehungsweise ich wusste, ich weiß nicht, ob der gesamte Soundtrack oder nur einzelne Titel Aber davon. der fällt ja in diese Inside-Llewyn-Davis-Schiene, ne? So ein bisschen, ja, so ein bisschen schon, wobei, na, die Musik spielt ja schon im Hintergrund mehr, ne? Beziehungsweise, sie wird ja jetzt nicht. Oder? Wie ist denn das nochmal? Da weiß man nicht mehr Bescheid. Oder singt er die Musik selber? Oh, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Also es kommt auf jeden Fall viel Musik von Eddie oder Vedder oder Fedder ausgesprochen. Und ja, guter Soundtrack, ne? Also auch ein guter Film. Ich fand ihn immer ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen zu sehr gelobt, obwohl er halt stark ist, ne? Aber ja. Willst du dazu noch was sagen? Ich stimme dir dazu, was Into the Wild angeht, nämlich dass er ein bisschen overrated ist. Also ich will dem Film nicht nehmen, dass er sehr, sehr gut ist. Aber ich will dem Film nehmen, dass er ein Meisterwerk ist. Das will ich Ja, ihm nehmen, weil ich finde, es trifft irgendwie nicht so. zu. Den Soundtrack mag ich, hätte ich jetzt tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber kann man empfehlen, kann man sich anhören. Würde ich jetzt aber nicht so hoch auch raten, wie die wir jetzt bisher erwähnt haben. Irgendwie so. Also die finde ich eigentlich alle im Prinzip besser. Ja, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass der Film von Sean Penn ist, in Anführungszeichen, oder dass er Regisseur war. Und auch Musik direkt ausgewählt hat für den Film und auch für I Am Sam, der auch von ihm gibt, ist, der auch Musik ausgewählt hat, wie zum Beispiel ein Cover von Eddie Vedder zu You've Got to Hide Your Love Away. Eins meiner Lieblingslieder von den Beatles, hatte ich so auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, gute Songauswahl auf jeden Fall. Alles klar. Damit sind wir die Liste durch, ne? Genau. Genau. Und dann würde ich das jetzt hier beenden wollen. Haben wir einen knackigen 50 Minuten Podcast? Wollen wir noch irgendwelche Empfehlungen oder so Die rausgeben? haben wir Oder? eigentlich jetzt alle genannt, Ja, oder? stimmt, Empfehlung. Wir hatten ja wieder eine Menge Empfehlungen drin. Genau. Nee, ich meinte, Denn, ja. ja, Ja. nee, du. Nö, genau, ich wollte mal kurz sagen, was so wahrscheinlich die nächsten Podcast-Themen sein werden, also die jetzt noch so auf der Liste sind. Und zwar werden wir irgendwann in nächster Zeit mal das Thema Horrorfilme angehen, wahrscheinlich, dann auch wieder mit Stefan zusammen. Dann werden wir hoffentlich auch demnächst über die zweite Staffel von Narcos sprechen, Ja. wo nur noch eine Folge bei mir offen ist. Also wir können das gerne demnächst machen. Und was sagst du bis jetzt? Sehr stark. Also ich bin noch gespannt, wie es dann zu einem Finale kommt. Das ist ja jetzt schon ziemlich am Ende, jetzt auch schon nach Ja. Ende der 9. Folge. Ja. Und ich bin auch tatsächlich gespannt, weil das hält sich die Serie zumindest noch offen mit dem Titel Narcos, ob es da noch mal irgendwie weitergeht oder vielleicht Es weißt du geht es weiter, auch. es geht Es geht weiter, weiter, ne? es geht Weil weiter. dann haben sie zwar die Geschichte von Pablo Escobar erzählt, aber es ist ja nicht die einzige Geschichte, die sie erzählen. Was ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich weiß noch nicht, wie die das machen. Weil, also, ich finde, dass die Figur Pablo Escobar und der Schauspieler so gut sind und die sind so einnehmend. Das Auch ich finde stimmt. alle anderen von allen anderen Kartells so langweilig. Im Gegensatz zu ihm quasi. Ja. Das ist, das müssen sie erstmal packen. Aber sie werden es auf jeden Fall weitermachen. Ja, das freut mich nämlich schon mal. Darüber werden wir Eine sprechen. ganz kurze Frage. Kannst du verstehen, wieso ich meinte, dass es ein sehr enges Rennen wird nächstes Jahr bei den Golden Globes, wer da besten Serienschauspieler gewinnt? Ja, schon. Wobei teilweise ich mir denke, dass er ja von seiner Art oder von seiner Mimik immer vielleicht noch ein bisschen eingeschränkter ist. Beziehungsweise es gibt zwar auch die Szenen, wo man sieht, er ist glücklich zum Beispiel, ne? Mhm. Aber er ist ja dann doch meist verbittert mit Mundwinkel nach unten. Aber das muss man erstmal hinkriegen, die Mundwinkel so weit runterzuziehen. Ja, ich finde, er spielt so wahnsinnig. Aber er verkörpert das schon perfekt. Also allein den Gang und alles, ja. Und die Emotionen, die man ihm dann ansieht. Also ich finde es auch schon wirklich großartig, ja. Okay. Genau, das kommt noch als Podcast-Thema und dann, ja, eventuell, da will ich mit Tim dann nochmal drüber reden, einfach wegen der Aktualität könnte man vielleicht auch hier und da noch ein paar Worte zu Walking Dead verlieren, weil die erste Folge hat so reingehauen. Also ich habe heute wieder mit ein paar Leuten drüber geredet, die es auch gerade gesehen haben. Ja. Und die ist gerade in aller Köpfe und Munde. Und ja, lass uns das vielleicht nächste Woche aufnehmen. Ja, so, also ich würde es jetzt nicht ans Ende ranklatschen, möchte sein. Nein, weil auf keinen Fall. Genau. Das soll seinen eigenen werden. Spot bekommen. Ja, ja, klar. Aber ich bin immer noch schockiert. Ich bin am meisten bin ich eigentlich schockiert darüber, dass ein, ich finde es gut, ne, es soll jetzt kein Vorwurf sein irgendwie oder sowas, aber dass ein öffentlicher Sender sich tatsächlich es traut, so viel Gewalt auszustrahlen. Weil das ist wirklich, wie gesagt, ich liebe Gewalt in Filmen und in Serien. Ich finde auch die Gewalt in der ersten neuen Walking Dead-Folge einfach unfassbar gut und richtig sauber inszeniert. Aber es entspricht bei weitem nicht mehr der Norm, dass ein öffentlicher Sender sowas zeigt. Mhm. Gut, hebt ihr das auf, weil genau das habe ich auch gedacht. Mhm. Vielleicht könnten wir auch drüber nachdenken, ob wir einfach abseits von der normalen Podcast-Reihe einfach so ein 15-Minuten-Special einfach mal laufen lassen. So ein Folgen-Recap. Ja, genau, unter so einem extra Feed auch laufen lässt, wo wir dann immer so 15 Minuten die Folge kurz besprechen, ja. Ja, kann man eigentlich machen. Alles klar. Gut, na denn, Kommentare, Feedback, Fragen und so weiter immer gerne an podcast@filmexo.com auf unserer Seite gleichnamig oder per Twitter oder sonst, wie es euch beliebt. Genau. Dann sind wir raus für heute. Tschö mit Ö. Ciao, ciao.